Ich sitze hier völlig deprimiert unter dem Schreibtisch. Von Feinden umgeben. Ach, hör doch auf, ihr alte Schweine. Wo sind wir bloß hingekommen? Die letzten Monate der DDR-Staatssicherheit im Originalton. Hallo. Hallo. Ein Feature von Elke Kimmel und Markus Heumann. Aus dem Ministerium für Staatssicherheit, Kreisdienststelle Hoyerswerda. Wir sind hier versammelt zu fünft, halten noch lange durch und vernichten gerade das Archiv des Todes. Noch bis Mitte Januar 1990 hofften die Mitarbeiter des DDR-Überwachungsapparates darauf, zumindest Teile des ehemals allmächtigen Ministeriums für Staatssicherheit in die neue Zeit hinüberretten zu können. Gedeckt von der letzten Modrow-Regierung, sammelte die Zentrale in Berlin noch bis Dezember 1989 Informationen, auch wenn diese immer spärlicher flossen. Denn zu dieser Zeit wurden die MFS-Bezirks- und Kreisdienststellen bereits nahezu vollständig von oppositionellen Bürgerkomitees kontrolliert, die die ersatzlose Auflösung des einstigen Mielke-Ministeriums verlangten. Währenddessen waren die Mitarbeiter der erodierenden Staatssicherheit zunehmend damit beschäftigt, die eigene Haut zu retten. Besonders plastisch wird dies in Tonaufnahmen aus den Archiven der Stasi dokumentiert. Diese Dokumente lagern heute in der Zentrale der Birtler-Behörde in Berlin-Lichtenberg. Anfang der 90er Jahre wurden in den sogenannten ersten Bündelaktionen, das heißt also nach der Besetzung wurden ja in den einzelnen Diensträumen Bündel erstellt von den Archivaren. Also alles Material, was gefunden wurde, wurde zusammengeschnürt und erstmal auf den Haufen gelegt, damit man weiß, wo kommt's her, in welchem Zimmer war das, zu welcher Diensteinheit gehörte das Zimmer. Silvia Oberhack ist in der Birtler-Behörde für die Erschließung und Sicherung von speziellen Informationsträgern zuständig. Das sind Videos, Fotografien und alle Arten von Tonaufzeichnungen. Die Provenienzen, also die Herkunft dieser Medien, wurde von dem Schriftgut mit übernommen. Aber wenn so Tonbänder im Dienstzimmer rumgelegen haben, können wir zwar sagen, das gehörte beispielsweise zur Hauptabteilung 8. Aber warum es da lag, der gesamte Kontext zu diesem Tonträger, da ist in aller Regel nicht mit überliefert. 15 Uhr. Na, Gast. Ja, da war die Hauptmann Fritsche nochmal. Ja. Ich wollte nochmal von einem Anruf berichten. Einer männlichen Person, die sich als aus Leipzig vorstellt. Weil der Angaben wollte er nicht machen. Und er wollte wissen, was wir wieder für Dummheiten in Leipzig und in Ost-Berlin machen. Und dass da laufend die Bürger geschlagen und abgeführt werden. Hm. Dann frage ich ihn, wo er diese Information her hat. Du sagst, das erlebt man doch selber da. Und er ist der Meinung, dass wir unsere Politik ändern müssten. Mhm. Und das will mir der Partei sagen. Und die soll auch mit ihrer Hetzerei gegen Ungarn aufhören. Mhm. Sagen Sie das der SED oder müssen Sie auch das ausführen, was Sie sagen? Mhm. Ja? So, naja, gut, dann habe ich das Gespräch beendet. Ein Anruf im ZOS, Zentralen Operativstab des MFS, in Berlin-Lichtenberg vom 12. September 1989. Zu dieser Zeit verlassen Tausende von Menschen die DDR über Ungarn, die CSSR und Polen. 23 Uhr. So, dann haben wir auch eine Festnahme eines DDR-Bürgers, der war schon in die Volksrepublik Polen gelangt, wurde aus polnischem Gebiet festgenommen. Mhm. Hat das Ziel gehabt, dort in Warschau BRD-Vertretung auszusuchen, war, aber ist dann nur nicht so gekommen. Das war seine Zielstellung, um in die BRD zu gelangen. Wollt ihr das haben oder reicht es auch an das ZKG? Geht auch ZKG. Wie machen das denn? Das Kürzel ZKG steht für Zentrale Koordinierungsgruppe. Jene Abteilung des MFS, die bei Fluchtversuchen von DDR-Bürgern eingeschaltet wurde. So, und Zivilbeschäftigten hatten wir heute schon LVA, die auch nicht von Ungarn so weiter zurückkommen, macht alles ZKG. Das macht alles ZKG. Nee? Gleichzeitig formiert sich die Opposition im Land, wenn auch noch im Verborgenen. Im Ministerium treffen beunruhigende Informationen aus den Kreisen und Bezirken ein. Mitschnitte des ZOS vom September 1989. Bei euch sollen heute in Gera ein Betrieb für Zulieferung für ein VW Karlsruhe Jena Zettel aufgefunden worden sein? Ja, ja. Inhalt. Es liebe Ungarn. Der zweite Zettel. Wann können wir endlich frei über unsere Zukunft entscheiden? Ich hatte 12.36 Uhr einen Anruf einer männlichen Person, die in unserer S-Bahn in Berlin eine S-Lösung festgestellt hat. Der Text, weg mit dem Kommunisten, Freiheit für alle Menschen, wir kriegen euch alle, scheiß Kommunisten, freie Wahlen. Rauditum und Schmiererei, Automobilwerke Zwickau, neues Forum, mit Kreide an der Wand geschmiert. 27.09. 14.51 Uhr. Hm? Über Notruf 110. Hm? Aufgelaufen. Anrufer weiblich. Text: Am 7. Oktober wird die Mauer gesprengt. Mhm. Hm. 18 Uhr 10. Du hast nun mir den 40-Mark-Schein rübergeschickt. Ja. Kannst du mir so zufällig sagen, was da drauf steht? Das ist ein, so ein Computerdruck. Aha. Und der ist rot gestaltet, so ungefähr wie ein 50-Mark-Schein. Ja. Nur ist statt Engels ist da Stalin-Bild drauf. Mhm. Und dann sind da im Text, sind da drin hier, für diesen Schein kriegen Sie nichts, aber für den echten auch nichts. Und dann sind da noch solche grafischen Darstellungen, wie zum Beispiel die Industrieanlage und daneben absterbender Wald. Mhm. So, und dann Banknotennummer, da steht im Bus drauf, denn die Nummer 49, 53, 61, 89. Da musste ich selbst mal stutzen, weil es war. Wir haben bei einem DDR-Ehepaar 5 dieser 40-Mark-Scheine festgestellt, diese Hetzgeldscheine im Zusammenhang mit dem 40. Jahrestag, Hetze gegen die DDR. Mhm. Das DDR-Ehepaar wollte ausreisen über den Flughafen Schönefeld nach Budapest mit ordnungsgemäßen Grenzübertrittsdokumenten und hatte dann auch noch 2, sieht aus wie selbstgefertigte Hetzzettel, die sich hetzerisch gegen Äußerungen des Genossen Honeckers wenden, weiß ich. Er sagt, er hätte die Unterlagen heute in der S-Bahn gefunden. In Abstimmung mit der neuen Übergabe an die VP. Hettstedt, Jugendclubhaus, Willi Kaiser, Verlesen einer Resolution zur Bildung einer Vereinigung, neues Forum, im Rahmen eines Kabarettprogrammes. Circa 150 Personen von dieser sogenannten neuen Forum im Waldstück, Nähe der F-Straße 158. Mehr weiß ich dazu nicht. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Waren es zuvor Hunderte gewesen, die ihren Unmut öffentlich bekundet hatten, so gehen zum 40. Jahrestag der DDR Tausende auf die Straße. In Berlin, Leipzig, Dresden und anderen Städten und Gemeinden der DDR reagiert die Staatsmacht mit Gewalt. Nach den Unruhen in Ost-Berlin am 7. Oktober erkundigen sich besorgte Angehörige im Büro der Leitung nach dem Verbleib von Vermissten. Das Büro der Leitung war direkt beim Minister für Stadtsicherheit angesiedelt, ebenso wie die zentrale Auswertung und Informationsgruppe. Das Büro der Leitung, also das heißt der Offizier vom Dienst, die waren zuständig, die Anrufer von externen entgegenzunehmen, also Bürgerbeschwerden oder manchmal haben auch Betriebe angerufen, die da irgendwelche Fragen hatten oder Hilfestellung oder Kontakt gesucht haben. 12:07 Uhr. Das war die Amtsvermittlung. Die Teilnehmerin über die 55.99.91 stellt sich vor mit und sagt, ihr Sohn ist seit gestern Abend weg. Bring ihn mal wieder an. Ja? Teilnehmer. Teilnehmer. Hallo? Da, der Offizier vom Dienst. Guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist Frau. Mein Sohn ist seit gestern Abend um 10 weg. Er ist bis jetzt noch nicht zu Hause aufgetaucht. Was mache ich denn nur? Keiner sagt mir was. Wir sind überall, alle Reviere, keiner gibt uns, jeder sagt keine Auskunft. Und ich weiß, dass mein Junge ein herzensüter Mensch ist. Der hat nichts gemacht. Aber ich muss doch, Sie können doch nicht sagen, dass ich einfach nirgends rankomme. Ich bin so verzweifelt, glauben Sie mir das. Sind Sie überhaupt noch dran? Frage ich mich noch dran. Naja, das wissen wir alles nicht. Warum wissen Sie das nicht? Ich glaube, ich schreibe mich nicht an. Wissen Sie, wenn ich nur wüsste, dass es ihm gut geht und dass er irgendwo ist, aber ich weiß ja nicht. Das kann man doch nicht machen. Das kann man doch einfach nicht machen. Es tut mir furchtbar leid, falls sich eben der zugeführte Person befindet. Da wird geprüft, inwieweit eine strafrechtliche Verantwortlichkeit vorliegt. Und das zu gegebener Zeit durch die zuständigen Organe eine Information erfolgt. So, zu gegebener Zeit und da ist... So, und Sie wissen ja auch, ja, dass das nicht innerhalb von 4 Stunden manchmal möglich ist. Nee, das sind ja 16 Stunden jetzt. Na, da müssen Sie schon mal wieder 24 Stunden gedulden und also, in der Zeit werden Sie Bescheid. Also sehen Sie, das ist doch nur wenigstens eine Antwort. Also 24 Stunden muss ich mich gedulden. Gut, ich bedanke mich. Es sind schon wirklich auf den Punkt gebrachte Fragen und auch sehr genau gestellte Fragen, die die Bürger dann vielleicht auch ermutigt haben, dann eben auch beim MFS anzurufen. Ich denke mal, der normale Bürger hat das auch nicht getan. Das waren dann doch auch Leute, die vielleicht aus der Not heraus, weil sie irgendwo möglicherweise sich vielleicht auch Hilfe erhofft haben. Dieses Nachfragen, wo ist jetzt zum Beispiel mein Mann geblieben, wo ist mein Sohn geblieben, als so eine Verhaftungswelle da zu dem Jahrestag, zu dem 40. war. Ich meine, das ist schon auffällig. Das hat sicherlich häufiger zu dem Zeitpunkt stattgefunden als ein Jahr zuvor. In Dresden hatten am 3. Oktober hunderte Ausreisewillige versucht, den Hauptbahnhof zu stürmen, um auf die durchfahrenden Züge mit Prager Botschaftsflüchtlingen aufzuspringen. Es kommt zu regelrechten Straßenschlachten mit der Volkspolizei. Drei sogenannten Randalierern wird 10 Tage darauf der Prozess gemacht. Die Stasi schneidet mit und dokumentiert auch auf diese Weise die gewachsene Zivilcourage der Bürger. Ich stehe zu meiner Tat, die ich gemacht habe, voll und ganz ein. Ich wollte den Zug erreichen, die gebe ich unumwunden zu. Und ich will auch weiter mein Ziel erreichen, ich will weiterhin auch in der BRD. Ich habe die Tür zerstört, gut, dafür stehe ich ein. Ich habe die Losung gerufen, dafür stehe ich auch ein. Sie können mich jetzt bestrafen, aber ich bleibe an meinem Ziel, ich will in der BRD, ganz klipp und klar. Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten. Werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen. Am 18. Oktober folgt Egon Krenz Erich Honecker als Generalsekretär der SED. Doch die von ihm proklamierte Wende kann die explosive Stimmung im Land nicht mehr besänftigen. Wenn auch teilweise noch unter dem schützenden Dach der Kirche, rühren die mündig gewordenen Bürger an historische Tabus. Bericht eines inoffiziellen Mitarbeiters. Erste Informationen über die Gründung des neuen Forums in der Kirche St. Petri in Thale am 31.10.1930. Zuerst ergriff das Mitglied des Gemeindekirchenrates das Wort. Er stellte die Forderung auf, die führende Rolle der SED abzuschaffen, die Kampfgruppen abzuschaffen und brachte unter riesigem Beifall zum Ausdruck, dass gestern Abend eine Sendereihe des DDR-Fernsehens zu Ende ging. Alle wussten, was gemeint war. Gemeint ist Karl Eduard von Schnitzlers Schwarzer Kanal, der am Vorabend zum letzten Mal ausgestrahlt worden war. Dann sprach ein Bürger. Dieser Bürger ist um die 60, etwa 1,60 Meter groß und schilderte seine persönlichen Ereignisse am 17. Juni 1953 und verglich diese mit der Gegenwart. Er forderte unter anderem Abschaffung des MFS und Abschaffung der Wahlen, so wie sie bei uns praktizieren. Auch dieser Bürger erntete frenetischen Beifall. Zum Abschluss der kurzen Diskussion forderte nochmal die Versammelten auf, keine Gewalt anzuwenden, keinen Hass zu entwickeln, auch jetzt bei der Demonstration. So, Genossinnen und Genossen, mit Grüß Gott will ich euch nicht begrüßen, denn das werden wir nie tun. Und entschuldigen, dass ich Angehöriger der Sicherheitsorgane bin, werde ich mich auch nicht. Wir leben in einer komplizierten Situation. Es gibt viele Fragen. Wir haben unsere klare strategische Linie. Wir verteidigen den Sozialismus mit allen Mitteln. Rotlichtbestrahlung bei einer Politschulung im Bezirk Cottbus, Anfang November 1989. Der Schulungsoffizier bringt die anwesenden Mitarbeiter des MFS auf Linie. Und die ist ganz die alte. Gleich, ob es um die Wahlfälschungen vom 7. Mai oder die Übergriffe auf friedliche Demonstranten geht. Es war ja so, dass in den ganzen Wahllokalen nun Beobachter der Kirche erschienen zur Auszählung der Stimmen. Ne? Und die haben dann behauptet, es gäbe also hier Unstimmigkeiten, Widersprüche. 5 Mann also sagen dann, wir sind in diesem Wahllokal drin gewesen und wir haben mit Nein gestimmt. Und trotzdem ist ja als Beispiel bloß mal, ne? Hier 100% gewählt worden. Ne? Ja, ich weiß es jetzt nicht. Es ist ja auch möglich, dass diese 5 Mann mit Ja gestimmt haben, in die Kabine gegangen sind, mit Ja gestimmt haben, um anschließend zu behaupten, wir haben mit Nein gestimmt. Auch an diese Möglichkeit muss man ja denken. Wenn aus diesen Kreisen, aus diesen negativen Kreisen, solche Behauptungen also aufgestellt werden, solche Schauermärchen verbreitet werden, ne, wie sie jetzt verbreitet worden sind, da muss man denen auch das zutrauen. Ne? Ich erinnere bloß an das Schauermärchen von der Frau, die da angeblich ausgezogen wurde und auf die Geschlechtsteile geschlagen. Ne? Das hat man ja sehr schnell wieder zurückgenommen. Ne? Aber Genossen, wir können sicher sein, dass diese ganzen Untersuchungen, die stattfinden, dass die doch nicht von irgendwelchen neutralen oder gar gegnerisch eingestellten Untersuchungsführenden geführt werden. Das wird doch von unseren Genossen durchgeführt. Und da wird alles getan, um eben auch nachzuweisen, wie viele Lügen hier verbreitet werden, wie viel provoziert wurde. Ne? Wenn auch nach außen hin das Ganze so aussieht, als ob unser Staatsanwalt vollkommen neutral wäre. Und sogar noch annimmt anonyme Gedächtnisprotokolle. Ne? Das hat doch auch zu tun mit taktischen Überlegungen. Es geht doch nicht darum, dass wir vor diesen Schweinehunden zu Kreuze kriechen. Es geht doch darum, dass wir verhindern, dass die mit ihren Schauermärchen unsere Volksmassen erreichen. Ne? Und Genossen, ich kann ehrlich gesagt durchaus Genossen verstehen, das ist meine persönliche Meinung. Die von diesen Schweinehunden, die uns anspucken, die Kommunistenschwein rufen und so weiter, wenn dann eben Genossen die Nerven durchgehen und der haut ein paar über, obwohl es nun nicht in der Dienstvorschrift so drin steht, da kann ich das gefühlsmäßig verstehen. Ne? Und wahrscheinlich, Klaus, hätten wir auch zugehauen, weil wir ja auch nicht die sozusagen die Zahmsten sind und ein bisschen cholerisch auch veranlagt. Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief. 8:56 Uhr. Tilo, ich grüße dich. Ja. 8:49 Uhr, anonymer Anruf, männliche Person. Ja. Nur eine Vermittlung. Text, Staatssicherheit, Staatsgefängnis, ihr Hunde kommt raus, heute Morgen zur Demonstration. Wir machen euch alle, ihr blöden Hunde hier. Am 4. November demonstrieren rund eine halbe Million Menschen auf dem Ostberliner Alexanderplatz. Legal, aber nicht staatlich organisiert. Die Staatsführung verweigert Wolf Biermann, der sein Kommen am 24. Oktober im Deutschlandfunk angekündigt hatte, die Einreise. Der Politiker Christian Ströbele von der Alternativen Liste hingegen darf nach Ostberlin einreisen, wird aber observiert. Folgendes ist im Bereich der Spitze des Demonstrationszuges Palasthotel Spandauer Straße wird eine Kabeltrommel von Demonstranten mitgeführt mit der Aufschrift Volkswalze und das Rad der Geschichte kann man nicht zurückdrehen. So, des Weiteren haben wir noch Informationen von unserer 6, von dem Anfall Biermann am Bahnhof Friedrichstraße. Der ist 9.13 Uhr fahndungsmäßig angefallen. Mhm. Biermann und Hirsch wollten zum Tagesaufenthalt einreisen. Mhm. Der ist 9.25 Uhr zurückgetreten mit den Worten, wir kommen wieder. Möglicherweise ändert sich noch was. Und sind dann zur Güst-Heinrich-Heine-Straße. Mhm. Und dort ist von der anderen Seite, steht von der anderen Seite drin, in der Güst die Bärbel Bohle, die den abholen wollte. 10:05 Uhr. Ja, bitte, Baumann. Ja, bald. 10:08 Uhr wurde am Absitz des Staatsrates ein Plakat angeklebt mit Aufschrift 130.000. Stasi-Knechte haben keine Sonderrechte. 10:30 Uhr. Und dann hat man noch eine Einreise gehabt. Der Herr Ströbele, Mitglied Vorstand AL in Berlin-West, Ströbele, mhm. Hans-Christian. Einreise war 9:50 Uhr, Bahnhof Friedrichstraße, mit Beobachtung. Ja. 17:22 Uhr. Du, der OVD von Nachrichten MRS hat mich gerade informiert, ja, dass um 17 Uhr einer seiner lieben Mitarbeiter in der Gaststätte Hopfenstube auf der Karl-Marx-Allee, das ist neben Kino Kosmos, ja, ein Gespräch zwischen Wirt und Gästen mitbekommen hat, ja, dass eine Gruppe Jugendlicher zum Staatsratsgebäude will, um dort Fensterscheiben einzuwerfen. Die Stimmung im Demonstrationszug war gelöst locker, fast volksfestartig. Einfallsreiche oder besonders originelle Plakate wurden mit spontanem Beifall begrüßt. Insbesondere ein Plakat, das Egon Krenz in der Rolle der Großmutter aus Rotkäppchen und der Wolf zeigte, mit der bekannten Zeile »Großmutter, warum hast du so große Zähne?« erhielt stehende Ovation. Man äußerte frei seine Meinung durch Beifall oder Pfiffe, worunter insbesondere Schabowski sehr zu leiden hatte. Aus dem Bericht eines IM über die Großdemonstration am 4. November. Doch nicht nur in Ost-Berlin. Land auf, Land ab gehen Zehntausende von Menschen auf die Straße. So auch in Magdeburg. Ist zur Demonstration gekommen? Na ja, klar, die sind noch dabei. Und da ist zurzeit im Alten Marsch bei uns eine Kundgebung, die von Oberbürgermeister und vom Leiter des VPKA dabei sind und die Fragen jetzt beantworten. Unter anderem, ja. Sind von Neuen Forum da auch noch, aber Veranstalter ist sozusagen der Oberbürgermeister. Ja. So, da waren 18.000, hatten sich versammelt. Na, Augenblick. Hallo? Ja, da wird kein falsches Bild rauskommen. Ja. Die 18.000 sind nicht zum Oberbürgermeister gegangen. Nee. Ja, die sind hier, vorher haben sich versammelt in und um den Dom. Passen ja nicht alle rein. Ja. So, da haben sie da ein Gebet abgehalten und dann haben sie sich formiert und sind zum Alten Markt gezogen. Hm. Und da machen die Kundgebung. Gut, danke. Das geht nicht wie in diesem Bezirk, wa? Naja, in Stendal war eine Veranstaltung, da waren so etwa 3000 Leute, die da auch durch die Stadt gezogen sind. Nicht genehmigt? Nein, das war eine Genehmigte, ja. Genehmigte. Da hatten sie dann unter anderem solche Dinge hier als Reisefreiheit, freie Wahlen noch in diesem Jahr. Auflösung der Stasi, mit starkem Beifall begleitet. Ja. Egon Krenz muss gesagt werden, dass die Wende das Volk eingeleitet hat und nicht die Partei. Ja. Teilweise Ablehnung des Entwurfs des neuen Reisegesetzes. Mhm. Und es müssen sich die politischen Parteien etablieren, erst dann Wahlen. Ja, ich kann da nur mal summarische Sachen sagen. Wenn wir es einzeln sagen wollen, da werde ich bis morgen früh nicht fertig und geschrieben habe ich noch keine Zeile. Wir haben 5 Verhandlungen. Darunter ein Oberleutnant, Militärarzt von der Volksmarine, Fähnrich, Feldwebel, Unterfeldwebel, Unteroffizier-Soldat. Was, über die grüne Grenze? Nee, über die Botschaft natürlich. Über die Botschaft? Oder auch. Über Tschüss, ja. In Ungarn, ja. Natürlich. Ja. Also 15 haben sich von drüben gemeldet. Ja. Dann haben wir 10, wo der Verdacht ist, dass sie wahrscheinlich wechseln. Dann haben wir 10 plus 3 Kinder, Zivilbeschäftigte, wo der Verdacht ist, dass sie wechseln. Ja, ja. Und 2 Zivilbeschäftigte, wo wir wissen, dass sie drüben sind. Ja. Das wäre noch mehr. Ist klar. Tschüss. Eine Meldung an den zentralen Operativstab vom 6. November. Diejenigen, die sich nicht auf die Wendeversprechen der SED verlassen, flüchten in immer größerer Zahl aus der DDR, darunter auch immer mehr Volksarmisten. Auch im Stasi-Apparat machen sich erste Auflösungserscheinungen bemerkbar. Das Informationsnetz zeigt Löcher. 7. November 1989. Wenn jetzt ganz konkret was ist, du kannst ganz beruhigt sein, deine obersten Genossen werden vom General verständigt. Ja, das ist ja, und bei uns kommen dann die Anfragen an, das begreift ja kein Mensch mehr. Nein, das begreift auch keiner. Ja. Es, mir wird immer gesagt, ist schon bekannt, wir haben das schon rübergegeben an die Leitung des MFS. Hm. Und da frage ich mich natürlich immer, wenn wir dazwischen klemmen, was der Quatsch soll. Ja, genau. Ja. Aber du weißt ja, ich stehe da genauso unter Druck wie du, weißt du? Ja, bloß mich interessiert das nur, wenn ich mich auch dort nicht vom Ast, weißt du, weil ich immer an meinen Chef verweise. 18:06. Über RIAS TV ist eine Aufforderung gekommen, dass die Regierung der DDR zurückgetreten ist. Ist soeben in unserem Fernsehen hochgekommen. Aha. Hm? Gut, dann hat sich's erledigt. Gut. Tschüss. Mit der Regierung tritt auch der Chef des MFS, Erich Mielke, zurück. Bis zur offiziellen Einsetzung seines Nachfolgers Wolfgang Schwanitz übernimmt Rudi Mittig kommissarisch die Leitung. Der Volkszorn wird dadurch nicht gemindert. Zunehmend richten sich Kritik und Wut der Demonstranten gegen Stasi, Staatsgrenze und alte SED-Kader. Von 20.48 Uhr bis 21.20 Uhr, ja, eine nicht genehmigte Demonstration, circa 5.000 Teilnehmer vor Kreisdienststelle, sind da zügig vorbeigelaufen, also haben nicht groß aufgehalten. Hm. 250 bis 300 Kerzen auf die Objektmauer gestellt. Dann rufe Stasi raus, Stasi in die Volkswirtschaft, kommt raus, wir verdienen euer Geld. Hm. Und sind dann zur Kreisleitung und dann ebenfalls ca. 300 Kerzen abgestellt. Bad Langensalza, ne? Bad Salzung. Ach, Kreisstadt. Veranstaltung. Oh, ja. Ja. Kreisstadt, ja? 21:42 Uhr. Nee, Frau Suhl, nochmal Menge. Wieder so Menge? Es gab da 20:08 Uhr eine Information vom Bezirkskommando Grenztruppen. Und zwar hatten sich nach den ihren Angaben 200 Personen vor der Grenzkompanie Feilsdorf zusammen 200 Personen. Gefunden. Ja, pass auf. So, die riefen in Sprechchören: Freiheit, Grenzgebiet weg, schließt euch uns an. So, und 20:30 Uhr hat sich das aufgelöst, nachdem durch den Politstellvertreter der Kompanie mit denen gesprochen wurde. 18:54 Uhr. Transparent in Lichtenberg, Robert-Uri-Straße 5, oberhalb des Hauseinganges, grünes Tuch, Größe 1,70 x 50 cm, weiße Druckbuchstaben, Text, Rechtssicherheit statt Staatssicherheit. Die Volkspolizei wird jetzt zum Einsatz kommen und wird dann dementsprechend darauf dringen, dass das entfernt wird. Das Transparent muss irgendwie schon Maierhang haben. Aber nur gut, das ist ja unerheblich. Auf alle Fälle haben wir solche Transparente in den letzten Tagen hunderte gesehen. Na, siehste. 21:42 Uhr. Gut, HVA, ja. Wir kriegen hier Bericht aus Halle. Seid ihr da informiert? Worum geht's denn? In Halle eskaliert die Lage nach Otto der Bundes-IM von Stunde zu Stunde. Die Bezirksleitung versucht, die Dinge da zu unterdrücken. Proteste gegen die Wahl von Böhme. Hans-Joachim Böhme, erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Halle und langjähriges Politbüromitglied, war von Krenz erneut in das oberste Gremium der SED berufen worden. Es ist eine Sache, die nach Einschätzung Bundes-IM also auch sofort der Parteiführung zur Kenntnis kommen müsste. Denn es eskaliert also bis hin zu Hunderten von Parteiaustritten. Infolge der Proteste von Parteibasis und Hallenser Bevölkerung tritt Böhme einen Tag später wieder zurück. Es ist der 9. November 1989. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Die Staatssicherheit wird von den Ereignissen am Abend des 9. November ebenso überrascht wie die SED-Führung. Die Konfusion im Ministerium ist einer der Gründe für die überstürzte Grenzöffnung. 21:54 Uhr. Wir haben hier mal eine Information aus den Westmedien. 21:45 Uhr über Heute-Journal und in Nachrichten 100,6 über eine Ansammlung von bisher ca. 200 Personen auf Westberliner Seite vor dem Brandenburger Tor. Sprechchöre in Richtung "Mach die Tore auf". Fahrzeuge kommen hinzu und es wird damit gerechnet, laut Nachrichten, dass es noch mehr Personen werden. Habt ihr da schon was von der Hauptbestellung einzeln gekriegt? Dazu nichts. Wir wissen bloß, dass an die Küste stehen, also im Untergebiet, und da stehen, also Einsammlung sind. Ach, da sind Vorfälsche, ja? Ja, die wollen alle rüber. Die tun Nasenbunzen, das Programm unterbrechen bei uns hier, ne, und machen das mit einer Reiseregelung bekannt. Ach, die stehen auf unserer Seite auch? Ja, die stehen auf allen, an allen Küsten stehen die schon. 22:53 Uhr. So, habt ihr das schon mitbekommen, dass jetzt die ersten DDR-Bürger rüber sind? Ja, die machen rüber. 23:34 Uhr. Wenn es von der Hauptstadt schon gekriegt ist, analog, ist es bei uns Drewitz stark im Stolper. Ja, die Entscheidung wird jetzt gefällt. Wir haben vom Genossen Oberst Ziegenhorn, Hauptabteilung 6, grünes Licht gekriegt auf PA abfertigen. Ja. Wir können es ohne mehr halten. Ja, machen wir hier auch in Berlin. Gut. Tschüss. 3:29 Uhr. Nasser Irmler ruft mich jetzt gerade an. Er möchte darüber mal informiert werden, ob überhaupt Kenntnisse darüber bei euch vorliegen, auf welcher Grundlage DDR-Bürger ausreisen dürfen. Also wie es jetzt hier gehandhabt wird. Und da sagt der Kehner, wisst ihr, was hinten und vorne ist, da sagt die Schnauze voll, du. Schnauze halten, Leiber geben. Ja, ach Mensch, hör auf, Mensch. Bleib stark. Bleib ich. Maske. Maske. 5:22 Uhr. So, wisst ihr mal die Situation an den Grenzen haben? Bornholmer Straße. Ausreise 300 bis 400 pro Minute. Ach, jetzt wird sie nach Minuten gerechnet. Ja, so ungefähr. 300 bis 400. Pro Minute. Pro Minute. Hm? Mhm. Mhm. In der Liebenstraße. Mhm. Circa 3000 pro Stunde. So, Friedrich, starker Verkehr. Checkpoint, ja. Starker Reiseverkehr, aber Zahlen können Sie da nicht geben. Mhm. So, Heinrich-Heine-Straße, sehr, sehr starker Verkehr. Mhm. In den letzten zwei Stunden circa 14.000 Personen und 2.500 PKWs. Die Tage nach dem Mauerfall stehen im Zeichen eines nahezu unbehinderten Grenzverkehrs zwischen Ost und West. Einzelne Vorfälle, prominente Einreisende und Zahlen werden notiert, mehr nicht. Die von der Hauptabteilung 6 geführten Passkontrolleinheiten kapitulieren vor dem Ansturm auf die Grenzübergangsstellen. Im Stasi- und Grenztruppenjargon Güsten genannt. Zurzeit wird nicht gestempelt. Auch zurzeit wieder nicht gestempelt. Ja, ne, das schaffen sie ja nicht. Ja. Und die Einreise ist normal. 13:13 Uhr. Zur Lage am Brandenburger Tor. Es wird eingeschätzt, dass die Panzermauer voll ist, sich ca. 1000 Personen dort befinden. Mhm. Auf DDR-Territorium ca. 200 Personen. Mhm. Es wurden 7 Fernsehteams gezählt, darunter auch NSW. Mhm. Zurzeit relative Ruhe. Es wird eine Abwarteposition eingeschätzt. Mhm. Vor Ort vorwiegend ältere Bürger bzw. Touristen. Bisher keine negativen Reaktionen wie Sprechchöre etc. Westliche Seite mehr als 10.000 Personen, darunter Diebken und Momba. Mhm. Willy Brandt vor ca. 20 Minuten gelandet, will sich zum Ort begeben. Das war's. Danke dir. Bitteschön. Tschüss. 14 Uhr. Das hat mal eine heiße Meldung für dich, Meier. Eine heiße? Ja. Na denn? Es ist bekannt geworden, dass gegen 14.02 in 11.71 ja. Helmut-Just-Brücke eine Gruppe Jugendlicher angekommen ist. Mhm. An der Hinterlandmauer. Ja. So, ca. 200 Personen haben das in der Hinterlandmauer befindliche Tor aufgedrückt. Ja. Und sind nach West-Berlin geflüchtet, gelaufen, gegangen, gezogen, man weiß nicht, wie das nennen willst. Mhm. So, ca. 200 bis 300 befinden sich noch im Handlungsraum der Grenzturm. Ja. Es wird versucht, in die Grenze, um die Leute aufs Territorium zurückzuschieben, zu bringen. Scheiße. 16 Uhr 26. Ja, bitte, Baumann. Ja, guten Tag. Hier ist die Hauptabteilung 1 Kommando Grenztruppe, Major Lassmann. Hm? Wir haben an Ihrer operativen Sache eine Frage. Ist euch bekannt, ob heute im Laufe des Tages im Rundfunk der DDR eine Meldung kam, dass ab heute eben diese Grenzgebiete nicht mehr existieren? Und vor allen Dingen, dass dieser Satz in der Meldung drin war, dass der grenzüberschreitende Verkehr ausschließlich über die Küsten zu erfolgen hat? Also im Rundfunk haben wir auch nicht gehört. Ich kann jetzt mal das sagen, was ich gehört habe oder was ich gesehen habe im Fernsehen. Ja. Da habe ich auch bloß das gesehen, also eben die Grenzgebiete wegfallen, dass die nicht mehr existieren. 15 Uhr 34. Ja. Will ich dir auch mal verraten, warum das so schwierig ist, von der Westgrenze die Zahlen zu kriegen. Ja. Da setzen sich an einigen Küsten, an den neuen, einer aufs Fahrrad und Radio zur Kreisdienststelle und dann hat er ein Telefon. So sieht die Sache noch aus. Ach, das gibt's doch nicht. Was gibt's? Glaubt mir das, ich habe auch nicht geglaubt. Und ich, das ist ja wie 45. Noch schlimmer. Du Scheiße. So. 16 Uhr 35. Pass mal auf, wir haben doch gestern gemeldet, Aktivitäten an der Staatsgrenze. Ja. Verletzung von DDR-Territorium, Ziehungsabschnitt, ehemalige Ortsverbindungsstraße, IFTA. Ja. Kreis Eisenach, ja? Wittmannshausen. Mhm. BRD wäre Meisterkreis, ja? Ja. So, pass auf, dazu haben wir eine Meldung bekommen. Es herrscht zurzeit im Raum IFTA eine sehr gespannte Lage. Ja. Diese gespannte Lage geht bis zur Mordandrohung gegenüber der Volkspolizei. Mhm. Die Kräfte des Zusammenwirkens haben beraten und entschieden, dort am 18.11. 6 Uhr eine Küste zu eröffnen. Für Fußgänger, eventuell auch für PKW. Es ist aber fraglich, ob die dort befindlichen Personen mit dieser Entscheidung einverstanden sind, weißt du, dass das Ding erst morgen eröffnet wird. Mhm. Sollte die gespannte Lage weiterhin bestehen, wird dort heute noch ein Übergang geöffnet. Ja. Junge, die treiben uns, wa? Das ist unmöglich. Ja? Unmöglich. Die treiben uns, also ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, glaubst du? Das sind ja nicht zu Feinde, das ist 3 Kilometer zu vorne, oder was? Ja, aber das siehst du doch, der Mob auf der Straße hat das Recht. Und wir haben die Maul zu halten und still zu halten. Das ist aber das Schlimme, weißt du das? Na klar. Simmel, Arsch und Zwirn, Mensch, wo sind wir bloß gelandet, du? Junge. Wir wollen bloß die Verantwortung mal hier zur Kasse bitten, du. Die haben uns total fertig gemacht, du. Was? Wir machen das Bahrain fertig. Ja, wie sieht doch weiter? Was denkst du? Geht ja ganz gezielt gegen uns vor hier. Mensch, hör auf da. Wir haben, genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. Und wir haben hervorragende Informationen geliefert, die die Entwicklung jetzt zu sich so weit brachten, wie wir sie heute haben, genossen. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, setze mich doch dafür ein. 19 Uhr 25. Ja, bitte? Da hatte da noch so einen anonymen Anrufer. Aha. Der hat da hier mitteilt, mit Fangschaltung nach dem Westen sollte man nur endlich aufhören. Wären Unhöflichkeiten und so. Ja. Kann ich auch sagen, dass erste Reaktionen von Mitarbeitern hier sind, die sich für die Rede des Genossenministers bedanken. Ja. War nicht so richtig, wa? Du hast es gehört? Ja. Na ja, ne. Das muss jeder selber einschätzen, wie es war. Ja, klar. Na? Gut. Also erste Anrufe sind hier. Ja. Und bedanken sich für die Rede des Genossenministers. Tschüss. Nach dem blamablen Volkskammerauftritt von Ex-Stasi-Chef Erich Mielke am 13. November brechen alle Dämme. 5 Tage später mutiert das Ministerium für Staatssicherheit zum Amt für nationale Sicherheit. Wolfgang Schwanitz als neuer Leiter soll die Abkehr vom alten Sicherheitsdenken glaubhaft vermitteln. Doch die Rufe nach einer kompletten Auflösung des Ministeriums werden immer lauter. Ebenso wie die nach der Inhaftierung Mielkes. 8 Uhr 32. Ja, Schulze. Ja, Mayfarb. Guten Morgen. Das Bezirksamt Potsdam. Ja. Grüßt das Amt für nationale Sicherheit. Sag mal, gibt es denn bei euch schon ein Abkürzel? Nee. AFNS, Amt für nationale Sicherheit? Ja, so wird geschrieben. Aus der Menge wurde gerufen. Ja. Stasi in die Produktion. Mhm. Nicht zum Zoll. Ja. Ohne Lohnausgleich. 13 Uhr. 53. Du Prenzlauer Berg meldet mir gerade von in der Hetzschrift. Mhm. 19.11.89 gegen 9.50 Uhr wurde in der U-Bahn Richtung Pankow-Vineta-Straße fahrend durch einen VP-Angehörender VP Prenzlauer Berg eine Hetzschrift A3 gefunden. Überschrift Mordverdacht. Mhm. Darunter gesucht wird Erich Mielke. Ja. Danach folgt ein Passbild. Also, weißt du, musst du so sehen, irgendwo aus der Zeitung abgekupfert oder was, weißt du? Der weitere Text bezieht sich auf seine Aktivitäten in der Zeit des Spanienkampfes und im Widerstand. Mhm. Schrift mit rotem Filzstift in Schreibschrift gefertigt. Wird dann durch KD übernommen und an unsere 20 übergeben, ne? Klaro. 246810. Das ist hier die Demo vom 23.11.89. Von einem Fenster der Rostocker Stasi-Bezirksverwaltung aus observieren Mitarbeiter den vorbeiziehenden Demonstrationszug. Bei SED und FDJ sitzen sie in der letzten Reihe. So, neues Spruchband, lasst den Herbst nicht wie den Prager Frühling enden. Tisch und Konsorten vor ein Volksgericht. Neues Spruchband, SED und Stasi lacht, wir haben das Volk durch Reisen besoffen gemacht. So, dann rennt hier einer rum mit einem Bild von Günter Mittag. Also davor hat er Gitterstäbe gemalt und darunter geschrieben, nicht nur er. Dann nächste Spruchband, Untersuchung der Stasi-Praktiken. Bestrafung Partei- und Wirtschaftsmafia. Tisch, Doof, Mielke, Mittag und Co. gehören in Untersuchungshaft. Oder fehlt uns dazu die Losung, plötzlich sind sie alle krank. Losung Konföderation Deutschland. Stasi-Schweine raus hier. Läuft ein Spitzenschreier, hellgraue Hose, Turnschuh, dunkler Mantel, der die bewusste Losung kräht. Am Dienstobjekt hochgehalten, in Höhe Kamera, wird ein Plakat We Shall Overcome, schon in Höhe erster Stock. Unmittelbar vor die Kamera, Scheiße, wird ein Plakat gehalten, Kamera dürfte verdeckt sein. Ja, ob du keine Hoffnung, dass du weggehst. Nee, wa? Ach, was? Ich bin auch noch da, merkst du. Wir bleiben uns alle halten gegenseitig. Alles klar, und wenn wir uns draußen uns wieder treffen, mein Gott. Genau so. Ja, Amtsermittlung, Teilnehmer 5509991, der stellt sich vor mit Wachregiment und ist irgendwie auf Arbeitssuche und ist letztendlich an uns verwiesen worden, vom ZK irgendwie. Bitte mal ansprechen, ja? Ende November 1989. Es wird immer deutlicher, dass das Amt auch in seiner gewendeten Form kaum überlebensfähig sein wird. Der Ausverkauf der Stasi beginnt. Teilnehmer? Ja? Das Amt für Nationale Sicherheit der Diensthabenden Menschen. Guten Tag. Guten Tag. Ich beziehe mich auf einen Artikel im ND vom 24.11., wo einer Ihrer Kollegen angeboten hat, die Dienste der Fahrbereitschaft in der Hans-Lorf-Straße 2 eventuell für die Bevölkerung nutzen zu lassen, unter anderem Möbeltransporte. Ist da was dran? Ich möchte bitte denjenigen haben, der dafür verantwortlich ist, dass freistehende Wohnungen, die früher von dem Ministerium inne waren, vergeben werden. Wir brauchen Arbeitskräfte mit Gabelstaplerpass oder Batterie- und Ladewagen. Ist bei Ihnen sowas möglich? Ich sollte mal nachfragen, ob im Zuge der Auflösung des Ministeriums eventuell die Möglichkeit bestünde, dass man gebrauchte PKWs für den Betrieb kaufen kann. Die alten Mechanismen der Abschreckung funktionieren nicht mehr. Mitarbeiter werden tätlich angegriffen, Bürger beschweren sich über erlittenes Unrecht. Anrufe im Büro der Leitung in den ersten Dezembertagen. Vier Angehörige vom Wahrregiment sind durch zwei männliche Täter in Mitte verhauen worden. So, und nun läuft erstmal gegen die Täter, einer ist ermittelt, der andere kommt auch bald auf den Stuhl. Eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Und gestern Abend um 23.50 Uhr war er ja. In Mitte, Alexanderplatz, vor dem Pressekaffee. Vier Angehörige, Wachregiment, MFS? Nee, stimmt ja nicht mehr. Was ist das? Amt für Nationale Sicherheit. Ja, das war ich, der ja. Und den Tatort Nähe wurde einer dieser Täter vorläufig festgenommen. Der ist sage und schreibe 43er Baujahr. Also, der hat sage und schreibe vier Mann aufgehauen, ja? So, und dann läuft das wahrscheinlich dann auf Hoftitum hinaus. So ungefähr geht das. 10:45 Uhr. Ja, sagen Sie mal, ich hätte gern einen Termin mit dem Herrn Schwanitz. Er hat sich schon öfters verleugnen lassen, weil ihm die Problematik unangenehm ist, ist mir klar. Aber wenn kriminelle Dinge vorliegen, die von seinem Organ und seiner Dienststelle begangen worden sind, sind sie irgendwann auszuräumen und nicht hier, dass zulasten der Geschädigten die Verscheißerei weitergeht. Gib mir Anliegen weiter. Naja, sagen Sie mal, ist nicht besser, wenn man sich dann eine bessere Arbeit sucht, als weitergeben? Ich habe nichts gegen Sie persönlich. Naja, okay. Aber letztendlich gebe ich euch nicht mehr lange Zeit. Habt ihr das zur Sicherheitsdienst am Legede? Guten Tag. Ja, Transformatorenhaus Oberschöneweide. Schönen guten Tag. Guten Tag. Na, mir geht es eigentlich bloß mal um eine Auskunft. Besteht bei uns die Möglichkeit, dass Telefone abgehört werden? Wie meinen Sie das, eine Möglichkeit? Und zwar konkret das Telefon von der Frau Boley. Ich glaube das nicht, dass die Möglichkeit besteht. Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, warum Sie das eine abhören sollten. Naja, ich habe am 31.10., also nach der ganzen Aktion, was hier passiert ist, ja, mit der Frau Bohler ein Gespräch gehabt. Und zwei Tage später wurde mein Hauptabteilungsleiter und der Parteisekretär zur Parteileitung zitiert und mussten aus dem Stegreif eine Beurteilung über mich abgeben, was ich für ein Typ bin. Das kann ja wohl nicht so wahr sein. Das ist auch so. Ja, hier ist die Amtsvermittlung im Amt. Ich habe hier eine Teilnehmerin aus West-Berlin. Ich will jemanden sprechen, der verantwortlich ist, dass man sie für noch 5-jährigen Haftstrafe mal verurteilt hat von der Staatssicherheit. Das ist ja über SFK, da kann ich jetzt keine Rückverfolgung machen. Na. Teilnehmer? Ja? Ja, hier ist das Amt für Nationale Sicherheit der Diensthabende Menschen. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte gerne wissen, an wen ich meinen Rechtsanwalt bitte wenden kann für meine unberechtigte Haft von 8 Jahren und 10 Monaten, abgebüßt 4 Jahre und 10 Monate in Hoheneck. Da möchte ich gerne wissen, wer dafür bei Ihnen in der DDR jetzt zuständig ist. Also von der Stasi jetzt zuständig ist. Keiner, ich weiß. Ja, können Sie mal sagen, wer Sie sind, ja? Ja, 1000 Berlin 30. Ganz bekannt bei der Stasi in Magdeburg und Hoheneck. Was ist Hoheneck, kenne ich nicht. Ja, nee, wer kennt das schon? Die würde ich auch nicht kennen. Nicht wie wäre. Was möchten Sie denn? Ich möchte ganz einfach wissen, an wen ich meine Klage stellen kann für Wiedergutmachung, für erlittene Haft, Urhaft in Magdeburg-Neustadt. Und ich möchte den Kollegen sprechen von Ihnen, der mich in Magdeburg verhört hat. dazu möchte ich Ihre Telefonnummer zum Magdeburg-Moritzplatz haben, also Umfassungsstraße. Kenne ich nicht, muss ich im Telefonbuch nachschauen. Ja, passen mal auf, erzählen mir keine Kacke, Sie wissen ganz genau. Nein, sag nicht. Man ist unmittelbar sofort 20 Jahre zurück in dem Geschehen und man wundert sich, wie teilweise ängstlich oder auch manchmal verhalten und auf der anderen Seite, so einen Part gibt es auch, aggressiv, diese sogenannten Sicherheitsorgane, also speziell hier das MFS, damit umgegangen sind. Das ist im Ton halt gut dokumentiert. 10 Uhr 59. Mein Name ist. Wir wohnen hier in Marzahn und heute Morgen, als wir die Wohnungstür aufschlossen, ist quer rüber über in Höhe der Klinke, quer über die Tür geschmiert in roter Farbe, Ölfarbe oder ich weiß nicht, Nipo oder was es ist, Stasi. Muss ich dazu sagen, weder mein Mann noch ich sind Staatssicherheit. Es ist so ungeheuerlich, wir haben jetzt den ABV hergebeten, die haben sich das angeguckt und der hat nun auch aufgrund dessen, dass es ja wirklich eine schlimme Sache ist, versucht, die Kriminalpolizei herzubitten, ja, dass die mal eine Aufnahme machen. Die Kriminalpolizei zieht sich aber zurück, die haben gesagt, da wurde nichts weiter gemacht, wir sollen das abkratzen und alles entfernen und die Sache wäre damit erledigt. Damit sind wir nicht einverstanden, denn das ist eine offizielle Bedrohung. Das kann man jetzt nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Hey Honey, du gingst aus Gesundheitsgründen, ich glaube dir nichts und auch nicht dies. Die schlimmste Krankheit, die hattest du immer, die stalinistische Syphilis. Am 1. Dezember 1989 gibt Wolf Biermann in Leipzig erstmals nach seiner Ausbürgerung 13 Jahre zuvor wieder ein Konzert in der DDR. Das Publikum jubelt, alte Stasi-Kader schäumen. 20 Uhr 0. Das Amt für Nationale Sicherheit, Dienst auf der Wind. Ja, hier ist Kuschewski. Wer spricht? Oberstleutnant Kuschewski. Ich bin seit 1950 Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit gewesen. Mir unterstand als Leiter des Büros beim Minister Mielke der UVD. Ist klar, ja? Ja. Ich höre jetzt den Berliner Rundfunk. Und da dudelt dieser Verbrecher, der Liedermacher, wie heißt er? Biermann. Ich möchte bloß, dass Sie eine Eintragung machen. Kuschewski Gerd ist zu jeder Zeit bereit, den Biermann niederzumachen. Und das schaffe ich noch. Auch ohne ihn. Na, in Ordnung, ich habe Sie verstanden. Halten Sie es fest. Das ist ein abscheuliches Aas, ein Verbrecher. Keinerlei, sie war doch jetzt. Ja, das ist das Schlimme, war die Uni Bescheid, ja. Die war ja aus dem Bösen Arsch getrieben. Ja, das ist so. Kein Wind will dich haben. Schalk hat sie in West-Berlin gestellt, sitzt in Untersuchungshaft. Das fällt mir schade. In West-Berlin sitzt er in Untersuchungshaft. Ja, ja. Er soll ausgesagt haben, dass er alle in der Schweiz ihm zugänglichen Konten aufgelöst hat und das Geld der DDR zur Verfügung stellt oder zumindest zugänglich macht für die DDR. Das er auf dem Dach. Ja, so ist es. Ist ein Patriot. Ich würde sagen, er hat einen Auftrag gehabt. Aufgeschreckt durch die Flucht des Stasi-Mannes und Chef-Devisenbeschaffers Schalk Golodkowski und Hinweise auf Aktenvernichtungen besetzen Bürgerrechtler vom 4. Dezember an Bezirks- und Kreisdienststellen des AFNS im ganzen Land. Der Militärstaatsanwalt erarbeitete seit einem Plan zur Versiegelung der gesamten Diensteinheit der Hauptabteilung 1. Bei uns im Bezirksamt, naja, Sie waren heute wieder hier, Vertreter des neuen Forums und auch der Staatsanwaltschaft. Wir haben eine Reihe von Schränken als auch Räumen versiegelt. Morgen früh wird der Dienstbetrieb nicht aufgenommen. Morgen früh nicht aufgenommen. Alles versiegelt. Alles. Alles bis auf den Dienstheim hier. 14. Dezember 1989. Der Ministerrat beschließt die Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit. Jedoch nicht ersatzlos. Bis Mitte Januar 1990 existiert ein personell reduziertes, aber nach wie vor mit den alten Kadern ausgestattetes DDR-Amt für Verfassungsschutz. Doch unter den verbliebenen Mitarbeitern herrscht wenig Optimismus. Einige wechseln zum Zoll, andere in die Privatwirtschaft. Wenige setzen ihrem Leben ein Ende. Ich habe mal eine Frage oder eine Bitte. Ich hätte Interesse, beim Verfassungsschutz mitzumachen. Hm. Kann man sich da irgendwo vorstellen? Naja, telefonisch können wir das nicht machen. Nein. Wenn, dann müssten Sie mal herkommen. Krause, ja, das Untersuchungsorgan. Mal. Nur eine Frage. Ja. Ich war auch mal 36 und ich bin schon in Rente. Was soll nur mit uns werden? Auch mal jetzt dabei gewesen? Nee, 36 Jahre. 36 Jahre. Da bist du die ganze Scheiße mit. Entschuldige, den Ausdruck. Ja, ja. Sehr schwierig. Was macht ein Schwanitz mit unseren Rentner? Ich kenne den Wilhelm Biegner, ich kenne Grotewohlner. Mhm. Die drehen sich jetzt in den Grab rum. Tja, das stimmt allerdings. Ja, ja, ich sag das, wie es ist. Ich bin zwar jetzt 2 Jahre schon raus bei euch. Mhm. Hab schon mal noch die Kurve gekriegt, ich weiß nicht, aber wenn ich das so her hier entschuldige, bitte. Ja, ja. Ganz schwierige, depressive Lage, in die man hier gerät, war. Wir haben ja die Scheiße nur mit das gebaut. Ja, dass das nicht so gekommen ist, kann ja nur keiner. Mhm. Auch mir nicht. Nee. Wir haben ja unsere Arbeit noch gemacht. Mhm. So, und das sehe ich auch nicht ein, dass jetzt gefordert wird, gestern am Runden Tisch, dass das neue Amt für Sicherheit aufgelistet wird. Tja. Das kann nicht sein. Tja. Der Leiter des Amtes Nationaler Sicherheit, Generalleutnant Schwane, führt am 10.12.1989, bis morgen, ne? Mhm. 10 Uhr eine Dienstbesprechung zur Frage der beschleunigten Auflösung der Kreisämter für nationale Sicherheit durch. Mhm. 21 Uhr 29. Schulze. Darf ich dich mal um die Fachsprache fragen? Sag mal, der AKD-Chef Chef von Bad Salzung hat sich da erschossen, ne? Ja, das habe ich auch gehört. Und der Blauner, oder? Das habe ich nicht gehört. Das hast du nicht gehört, ne? Nee. Ich muss bloß fragen, ob ihr noch da seid. Wir sind noch da. Gut. Ihr auch. Also kann ich euch ganz wichtige Sachen, die Selbsterschießung noch mitteilen oder was? Nur selbstverständlich. Ich sag mal in Anführungsstriche bitte. Was? In Anführungsstriche bitte zu sagen. Ja, hoffentlich, du. Ich mach mir nicht Angst. Ich sag mal bloß. Ja. Nee. Siehst du mit nach Strausberg? Nee, nach Hause. Gehst nach Hause, Rente? Bringt ihr noch was zur Verhandlung? Nein, nichts mehr. Nichts mehr? Es gibt keinen Rapport mehr. Und nie wieder? Nein. Gut, danke dir. Ich hab letzten Rapport gemacht. Ah, du hast mal gut. Und bist du Hauptzöllner oder was? Ja, ja. Zoll Hauptkommissar? Nee, Unterkommissar. Unterkommissar? Ja, ja. Na sag mal, bisschen eine Degradierung unter Dienstfreiheit. Ja, was willst du machen? Auch das muss man in Kauf nehmen. Junge, Junge, Junge. Hier wurden also Gegenstände aus den Fenstern geworfen, Möbelstücke, Fahnen, Bücher, Akten wurden herausgeworfen und im Moment sind die Vertreter des neuen Forums bemüht, mit diesen Randalen ins Gespräch zu kommen, sie also zu überzeugen, dass sie doch bitte das Gelände zu verlassen haben. Bis Mitte Januar 1990 werden die Außenstellen des Amtes für Verfassungsschutz fast vollständig abgewickelt. Am 13. Januar ringt sich der Ministerrat schließlich zur ersatzlosen Auflösung dieses Amtes durch. 2 Tage später übernehmen Bürgerkomitee, Volkspolizei und Militärstaatsanwaltschaft die Kontrolle über die Zentrale in der Normannenstraße. Doch unmittelbar darauf wird das Gebäude von Demonstranten gestürmt und teilweise verwüstet. Die letzten erhaltenen Tonaufzeichnungen des zentralen Operativstabs stammen aus den ersten Januartagen. Wie viele Tondokumente in der Wendezeit direkt vernichtet worden sind, das ist ganz einfach nicht belegt. Also zum Beispiel in Leipzig, da wurde uns gesagt, so in den letzten Zuckungen der DDR ist dann eben das MFS mit großen Magneten eben auch über die Tonbänder drüber gegangen. Und da das ja magnetisiertes Material ist, da hat man dann natürlich auch keine Chance. Einmal gelöscht ist gelöscht, weg ist dann eben weg. 10:30 Uhr. Für Diensthandel. Ja, er kommt mal hin über den 59.0. Er kommt von außerhalb über die Z-Leitung und will wissen, warum, was ich hier noch für eine Tätigkeit ausführe. Er wollte wissen, ob ich dem mal hier im Ministerium bin. Wir hatten nicht gemeldet. Ja, nicht gemeldet. Gut. Sprich an, ja. Ja, geht los. Herr Diensthandel, guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Jörg. Ich habe eine Frage an Ihre Kollegin gehabt. Mich würde mal interessieren, ob Sie eine zeitliche Begrenzung für den Vorgang der Auflösung Ihres ehemaligen Apparates haben, direkt Ihres Gebäudes. Können Sie noch eine Presse entnehmen, das ist bis Ende Juni. Herr Diensthandel, guten Tag. Ja, grüß Gott. Bin ich hier richtig? 1090 Berlin, Normannenstraße. Ja. Das ist richtig, weil es war ja früher die Stadtsicherheit, ne? Ja, ja. Und jetzt heißt es Amt für nationale Sicherheit. Das wurde aufgelöst. Das wurde auch aufgelöst? Ja. Wer heißt das jetzt bitte, wenn ich sagen darf? Nichts mehr da. Bitte? Ist nichts mehr da. Wird aufgelöst. Gar nichts mehr da? Nee, zurzeit ist nichts da. Nacht der Liebezeit. Ja. Wir rüsten ab. Hier äußert wieder einer den Traum der Tankstelle. Eisdeal auch nicht, 38 Mann beworben. Und was willst du dann machen? Ey, was willst du jetzt machen? Oh ja. Bleib im jeden Museum. Sie hörten, wo sind wir bloß hingekommen? Die letzten Monate der DDR-Staatssicherheit im Originalton. Ein Feature von Elke Kimmel und Markus Heumann. Produktion Deutschlandfunk 2009. Es sprach Kerstin Fischer. Technische Realisation, Redaktion und Regie Markus Heumann. Für Ihre freundliche Unterstützung danken wir der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und ihren Mitarbeitern.